Und jetzt. Brennercast, der Bundesliga-Podcast. Unser Theme, ja, kennst du's? Läufst du schon? Ja, glaub schon. Du läufst dich schon warm, ja? Ja, genau. Rudi Rudolf hat Bernie Meyer in die Aufwärmrunde geschickt. Wie findest du unser Theme? Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. Ja, sehr schön. Sehr schön. Ist dir noch nie aufgefallen, dass wir einen Titel, eine Titel. Natürlich, ich höre das jedes Mal, aber ich hätte es jetzt nicht so direkt erkannt, Bernie. Achso, okay. I am happy I come next year for play soccer. Nur für eine Richtung. Gelbe Karten für uns, rote Karten für uns. Der Freistoß, der keiner war, der pfeift doch alles gegen uns. Ja, der Wutbürger Lothar Matthäus. Ja. Das waren noch Zeiten. Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, beim Brennercast zum Spieltag 10 haben wir, oder? 10, ja. Es macht 5 Niederlagen am Stück und 5 Siege am Stück für Borussia Mönchengladbach. Und den zum 1000. Brennercast. Ja, genau, zum 1000. Brennercast. Herzlich willkommen, mein Freund, Lieblingsnachbar, Lieblingscomedian, Lieblingsmensch, Rüdiger Rudolf. Danke, vielen Dank. Ja, genau. Fühlst du dich immer angesprochen, wenn Mika Lieblingsmensch singt? Ich sitze Lieblingsmensch? Kennst du es nicht? Das ist Nummer 1 der deutschen Charts, war das. Was? Ah. Hm. Bist mein Lieblingsmensch, ein Riesenkompliment. Mit dir möchte ich fresh sein, so high und so fesch sein. Ja, es geht nicht ganz so, glaube ich. Das klingt sehr, sehr gut. Ja. Text, glaube ich, habe ich komplett frei erfunden. Gut. Rüdiger, wir haben so viel zu besprechen heute. So viel zu tun. Dass du erstmal zum Amaranth-Frühstücksbrei greifst. Wir müssen anfangen mit Amaranth-Frühstücksbrei von Firma Alos, gekauft bei Alnatura. Ich wollte doch noch fragen. Wir haben doch neulich über Frühstücksbrei geredet und habe gesagt, bei DM gibt es einen. Ja, hätte ich mal den kaufen sollen. Der schmeckt dir nicht? Riech mal, ich finde, der riecht, und jetzt pass auf, es ist kein Wortspiel, aber es klingt wie eins. Das riecht, als würde man ins Gras beißen. Ja, aber Bernie, soll ich dir was sagen? Als würde man Erde essen, ja? So riecht Amaranth. Ja? Ich kenne das schon. Du kennst es schon. Ich als langjähriger Pesketarier und Verehrer der Inkas sage, so riecht Amaranth. Und bist du zufrieden damit, wie Amaranth schmeckt und riecht? Schau mich an. Also nicht. Nein, also würdest du das, also das ist auch was du essen würdest? Selbstverständlich. Magst du es mitnehmen noch? Ehrlich gesagt, ich könnte jetzt einen Teller essen. Ich habe auch noch Sojamilch zu Hause. Ich nehme es sehr gerne mit. Es war im Sonderangebot. Es, glaube ich, hat statt 7,95 nur 5,95 gekostet oder so. Sag mal, Bernie, kann es eigentlich sein, dass den Bayern den 1000. Sieg errungen hat? Ja, es gab brutale Fouls, es gibt ein kleines DFB-Skandälchen und du beginnst allen Ernstes mit mir. Ja, du willst mir doch irgendwas damit sagen, den Brennerpass mit Frühstücksbrei. Nee, gar nicht. Ich finde, wir sind gerade so gut, dass wir quasi, wir machen marginale Themen. Frühstück ist die Grundlage für alles. Außerdem finde ich, dass wir so, gerade so gut sind, wir können aus marginalen Themen so richtige Power-Gespräche machen. Zum Beispiel habe ich gedacht, wir könnten kurz argumentieren, wir machen ein Streitgespräch und argumentieren, gerne mit Fantasieargumenten, ganz knallhart über die Zeitumstellung. Weil was uns ein bisschen fehlt, sind immer so die gegenteiligen Meinungen. Wir polarisieren nie gegenseitig, sondern stimmt. Wir sind immer derselben Meinung. Deshalb würde ich sagen, ich bin jetzt mal für die Zeitumstellung, argumentiere dafür und du dagegen. Und ich sage zum Beispiel, die Zeitumstellung ist super. Manche Leute sagen, vielleicht ist es sinnlos und die eine Stunde hin und her und es verwirrt sie. Aber es handelt sich ja dabei um eine uralte aztekische Tradition, wo quasi... Deshalb findest du jetzt wegen dem Amaranth. Ja, aber das war doch der... Ach, jetzt machst du es zunichte. Ja, was denn? Ich soll da eine gegenteilige Meinung haben. Achso, ja, dann bist du ja nicht zunichte mal. Okay, sag weiter. Das ist ja gar nicht aus. Achso, ja gut. Ja, gut. Siehst du, ich habe keine Kultur. Ja, im Gegensatz zu den Azteken. Wir verlagern das Streitgespräch vielleicht auf das Thema DFB dann oder so. Auf nach der Zeitumstellung. Nee, war ja schon. Ja. Wie viel haben wir? Ja, das ist eine gute Frage, ne? Ja. Also ich war ja auch, ich wollte dann quasi so mein Leid schildern meiner Frau, wann ich schon aufstehen musste. Und dann konnte ich mich entscheiden, formuliere ich drastisch, wie früh ich aufgestanden bin. Ja. Und sag, vor der Zeitumstellung, es wäre erst 4 gewesen. Oder formuliere ich eher drastisch, wie lange sie geschlafen hat. und ich alleine mit den Kindern war. Ne? Da musste ich entscheiden. Entweder an einem Ende wird es kürzer, am anderen wird es länger. Das war so. Meine Frau und ich reden auch in dem Bereich nur noch von absoluter Schlafzeit. Ja, ja. Das ist sehr gut. Weil es letztendlich das einzige Währung, die zählt unter Eltern. Ja, das stimmt. Das stimmt. Gemeinsames Konto, nicht so wichtig. Nee. Absolute Schlafzeit. Absolute Schlafzeit, ja, darum absolut. Geht's. Genau. So, Rüdiger Rudolph, break it down for us. Oh yes, oh yes, okay. 10. Bundesligaspieltag im Überblick. Okay, ich beeile mich. Gladbach fistet Schalke 3:1. Dortmund fistet Augsburg 5:1. Bitte nicht so laut. Ingolstadt wird von Hertha 0:1 gefistet. Sehr gut. FC Bayern fistet Köln 4:0. Leverkusen fistet Stuttgart 4:3. Hannover wird von Frankfurt 1:2 überstimmt. Mainz zieht gegen Bremen 1:3 den kürzeren. Darmstadt lässt sich von Wolfsburg zu einem 0:1 überreden. Hoffenheim... Hinreißen wäre auch schön in dem. Hinreißen, ja. Hinreißen ist eigentlich noch viel besser. In der letzten Minute gibt Hoffenheim gegen den HSV 0:1 klein bei. Warum wurde so viel gefistet? War ich war so, als ich anfing, den Downbreak aufzuschreiben, war meine Stimmung so im Arsch. Nee, ich hatte das Gefühl, ich muss mich beeilen. Ich wollte drastische Wörter finden und irgendwie fällt mir dann immer nur... Fisten ein. Ja. Ich dachte, vielleicht war internationaler Fisting-Tag. Es gibt ja für alles einen Tag. Ich habe die ganze Nacht auf dem Handy Fists of Fury gespielt. Exploding Fist, kennst du es noch? Boah, das klingt zu nach einem super harten Pornotitel eigentlich. Exploding Furchtbar. Fist. Way of the Exploding Fist. Das klingt. Aber es war ein Computer. Oder nach einem Arthouse-Film mit, wie heißt der, Casal? Nee. Peter Greenaway-Film. Aber das war tatsächlich der Name von einem Karate-Spiel aus meiner Jugend. Way Natürlich. Of the Exploding Fist. Kennst du auch noch? Ja, ich kenne das auch noch. Ich gebe mal kurz bei Google internationaler Fisting-Tag ein. Fisting-Tag ein. Ob es sowas gibt? Es gibt ja eigentlich alles, ne? Meinst du, Google weiß, dass du Tag meinst und nicht Tag? Warum Google verbindet sich nicht? Ja. Oh. Okay, wir melden uns, sobald Google... Wir melden uns sobald wir wieder im Internet sind. Okay, gut. Dann, ich break mal mit. Also ich break mal einzeln down oder so. Bayern Köln. Ich lasse mal das N einfach weg. Mhm. Hat die Sprecherzieherin, mit der ich mich mal probeweise getroffen habe, auch gesagt, an sich sprachlich okay, Färbung sympathisch. Inhaltlich katastrophal. Nee, ja, das wissen jetzt wir. Aber sie hat gesagt, ich verschlucke sehr viel am Ende. Aha. Zum Beispiel Köln. Ist das N einfach. Mir gespart. Bayern Köln, 4-0. 1000 Bayern-Siege, ja, pipapo, ist mir egal. Robben ist zurück, das ist mir wichtig. Ja. Robben ist mein Lieblingsspieler. Ja. Und ich glaube auch echt, wenn Bayern... Und er hat nichts verlernt. Nee, und wenn Bayern ohne Robben spielt, dann... Ich meine, was ist, Real Madrid hat Cristiano Ronaldo... Barcelona hat Messi und Bayern hat nun mal Robben und ein bisschen noch Ribéry. Aber ich finde, das sind die Spieler, die den Unterschied machen. Und wenn es halt bei Bayern so ist, dass dann Robben und Ribéry nicht können, dann machen sie halt auch nicht den Unterschied. Das ist das Rätsels Lösung für alle, warum hat Pep die Champions League nicht gewonnen, etc. Also du siehst Robben noch eine Klasse weiter als alle anderen? Nee, ja, bei Bayern, ja. Ja, ja, ja. Ich finde ihn in einer Liga mit Messi und... CR7. Nee, bei seinem Tor habe ich ja auch, sagte auch der Reporter, so alle wissen, was er jetzt machen wird, aber man kann ihn nicht dran hindern. Ja, aber die Diskussion ist aber auch ein bisschen leidig. Robben zieht nach innen und schließt dann ab. Ich meine, was soll er sonst machen? Soll er ins Auslaufen hinten? Also ich meine, wenn Thomas Müller den Ball hat, kurz vorm Tor, dann schießt er. Dann kann ich auch sagen, alle wissen, was er macht, warum verhindert es keiner, dass er ein Tor schießt? Ja. Also das ist so ein bisschen Quatsch. Da wollen sich dann auch immer Leute hervortun, die so sagen, ah, ich habe Fußball verstanden, Robben zieht immer nach innen und schließt damit links ab oder so. Das habe ich auch gedacht. Ich sage es dir und allen anderen herzlichen Glückwunsch. Ja. Ihr habt es verstanden. So, was haben wir noch? Da gab es noch dieses schöne Zahnarztbesuch-Zitat. Ich weiß nicht, von einem Kölner Spieler war das, oder? Man muss halt einmal im Jahr zum Zahnarzt. Das kann manchmal schmerzhaft ausfallen, manchmal geht's. Diesmal fiel es. Ich finde, so schmerzhaft fiel es gar nicht aus. Ich finde, es war so ein schleichende Klatsche von Bayern. Ich finde nicht, dass das so papp, papp, papp, jetzt gehen sie unter, sondern Köln hat es ganz gut gemacht, aber hat sich halt immer mal wieder ein Türchen gefangen. Zwischendrin so. To go, wie man naja, so gesagt hat. Naja, genau. En passant. Ja, en passant. Was gibt es sonst noch zu sagen zu Bayern? Naja, bleibt Pep oder nicht? Jetzt habe ich gelesen von Ancelotti, der eventuell prädestinierte Nachfolger, falls Pep woanders hingeht. Und es wäre auch ich denke mal, dass er weniger zu Manchester City geht. Wenn er jetzt nach England geht, dann geht er nach London, weil die Stadt ist interessant. Und dann beerbt er Mourinho bei Chelsea. Das wäre eine tolle Ironie, seinen Erzrivalen da zu beerben. Aber falls es nicht tut und bei Bayern bleibt, spreche auch einiges dafür. Ancelotti ist schon so ein bisschen gelangweilt, ne? Der hat schon gesagt, so, ich zitiere, Bayern wird die Bundesliga gewinnen, ohne die Hände aus den Hosentaschen zu nehmen. Ich muss gestehen, dass ich Bayerns Spiele nicht genießen kann. Es gibt einfach zu wenig echten Wettbewerb. Das kann natürlich zweierlei heißen. Es kann sein so, oh Gott, der blöde Pep geht eh nicht. Ja. Passt doch alles. Ja. Was soll ich da, bringt mich bitte nicht mit denen in Verbindung. Klappt eh nicht. Oder es kann heißen, Mensch, das wird mal ein schönes Jahr. Muss ja nichts machen. Wird ruhig. Ja, ein ruhiges Jahr. Ja. Bundesliga gewinnen, reicht mal fürs erste Jahr. Am Anfang erste Rede, okay, macht so weiter und dann. Ja, und tschüss. Ja. Was haben wir noch? Rafinha wird demnächst für den DFB spielen, munkelt es, aber weiß man nicht, ob Jogi Löw ihn nimmt. Ich finde es super. Rafinha ist einer meiner Lieblingsspieler bei Bayern. Da habe ich noch unter Heinkes habe ich noch Rafinha rausskandiert, weil er auch so unsicher war und. Aber der wurde von Heinkes nicht eingesetzt, so richtig. Heinkes hat ihn eingesetzt wie ein Verteidiger. Aber der ist eigentlich der Spielertyp Wiesel. Aha. Ja, der spielt viel nach vorne. Du meinst der deutsche Schützenpart? Nee, Wiesel, nein, okay. Der wieselt viel nach vorne an der Linie, Rafinha, und bewirkt einiges in der Offensive. Pep hat ihn auch schon mal im offensiven Mittelfeld aufgestellt, das ein oder andere Mal. Und kann nach hinten natürlich auch arbeiten. Und muss das aber irgendwie freiwillig machen. Wenn er da so nach hinten verdammt wird in so eine Viererkette, das ist nicht seins. Ne? Mhm. Aber so als Freigeist ist Rafinha super. Und ich würde auch sagen, einer der Bayern-Spieler mit den meisten Einsätzen. Jetzt nicht mehr so viel in letzter Zeit, wo Philipp Lahm aufgrund des überfüllten Mittelfelds wieder auf rechts ausweichen muss. Aber so die letzten beiden Jahre unter Pep, Rafinha eine Bank. Und trotz seiner 31 oder 32 Jahre, glaube ich, als Rechtsverteidiger haben wir eh keinen in der Nationalelf. Das wären noch zwei, drei gute Jahre. Also für die WM, EM, wird es noch reichen, finde ich. Hm. So, hast du eine Anmerkung zu Bayern, Köln? Nein. Nein, gut, das ist fair. Hoffenheim HSV, 0-1, die Maulwurf-Affäre, hast du von ihr gehört? Nein. Ja, ist fantastisch, was da los ist. War der Platz nicht in Ordnung? Nee. Also pass auf, Gisdol steht ja so ein bisschen in der Ungnade von Dietmar Hopp, dem Vereinsmäzen, weil ja Hoffenheim ein bisschen verliert. Ja. Und es gibt wohl auch das Gerücht, dass zu einer Vertragsverhandlung mal Gisdol mal seinerzeit seinen Berater vorgeschickt hat, was bei Hoppi nicht so gut ankam, weil die ja einfach so, weil das eigentlich, es ist ja wie so Mäzene hat Sinn, so wie Uli Hoeneß, die wollen einem persönlich die Hand schütteln und das Geld direkt gleich in die Hand drücken und ja, nicht erst immer einzahlen. Nein, war ein Scherz. Auf jeden Fall, da scheint wohl dicke Luft zu sein und jetzt hat Hopp Spieler persönlich unter der Woche eingeladen zu sich, um ohne Wissen des Trainers oder zumindest ohne Beisein des Trainers, um mit denen mal über die Stimmung in Hoffenheim zu sprechen und vermutlich auch über den Trainer. Da fühlt sich der Trainer übergangen, die Stimmung ist schlecht. Der Witz ist, dass das jetzt irgendwie halt rauskam und dann hat der Manager, Rosen heißt der, gesagt, Maulwurf-Affäre, das kommt aus der inneren Struktur, das ist ganz ungünstig und ich finde es sehr lustig, dass Patrick Wasserzieher dann Patrick Hazy Eyes gesagt hat, ich weiß gar nicht, was Hoffenheim hat. Erstmal, wenn du da vier Spiele einlädst, die multiplizieren sich mit ihren Gesprächspartnern schon mal mit vier Beratern und vier Ehefrauen oder so. Ja, ja. Und dann kann man irgendwie schlecht erwarten, dass das nicht rauskommt. Findet man schon keinen Italiener mehr in Hoffenheim, wo alle an einen Tisch passen. Ja. Und der Hoffenheim soll doch mal froh sein, wenn jemand über sie redet irgendwie. Ist ja sonst nichts los da. Ja. Das mag sein. Ich mag Hoffenheim. Für mich ja auch damals zu wilden Sturmangriffszeiten der Sensational Hoff von mir genannt, auf dem von manchen Leuten vermissten schriftlichen Brennerpass. Aber wie gesagt, ist, wenn Hoffenheim schon ständig verliert und sonst nichts macht, dann wenigstens mal ein Maulwurf. Hm. Besser als nichts, ne? Besser als, genau. Ja. Ingolstadt, Hertha 0-1. Ingolstadt bezwungen. Und man muss echt sagen, dafür, dass mir Hertha egal ist, vollkommen egal. Also wirklich scheißegal, sind es mir eigentlich gerade ganz, ganz schön sympathisch, muss ich sagen. Ja. Und, also, ja. Palmal Dardai. Toller Typ. Ich glaube, 17 Punkte oder sowas, ne? Ja, ja. Mitchell Weiser, den ich bei Bayern schon sehr gut fand, kann auch alles. Sicherlich der Mitchell kann es mit rechts, kann es mit links, gell? Der kann schießen, der kann stoppen, der kann verteidigen. Ist das ein Originalzitat? Nein. Also ja, mit links und rechts können schon, ja. Genau. Und dann habe ich auch diesen Preetz, einen von mir meist gehassten Bundesliga-Manager ever, ja, beim Doppelpass gesehen. Und was soll ich sagen? Er hatte so eine Brille auf wie ich, die große Augen macht. Ja. Für Weitsicht steht es ja. Und die hat dann noch so ein bisschen schief auf. Und, Was willst du mir sagen? Er sah intellektuell aus? Nee, er sah sympathisch aus. Ach. Sympathisch, weil ein bisschen linkisch. Ich mag linkische Leute. Ich mag so, jetzt für mein Männerbild, ne? Ich mag männliche Männer, ja, die aber linkisch sind, so ein bisschen. So ein bisschen. Starke Kerle, die nicht tanzen können. Ja, so ein bisschen. Obwohl ich natürlich super tanze. Du tanzt, ich habe dich schon tanzen sehen, mein Lieber. Aber ich habe auch was Linkisches. Ich stolper auch oft. Weißt du, dass ich neulich ins Café reingestolpert bin mit den Winterstiefeln? Ja, das war gut. Ah, das hätte, liebe Zuhörer, das hättet ihr sehen sollen. Ja, volle Kanne. Daher kommt übrigens nicht der Fleck. Ich war neulich bei DM, da ist, da wollte jemand irgendwas haben, wofür die Verkäuferin ihre Bude da verlassen musste, ihr Kassenhäuschen. Und dann lag da noch irgendwie so ein Nachfüllzylinder für unseren Kohlensäuresystem. Die ist ja wirklich wie Spider-Man, wie Batman aus der Höhle gesprungen. Es war wirklich, die hat sich so hingelegt, die Gute. Oh nein. Ja, aber zum Glück hatten wir Pflaster in der Nähe. Bei DM hat plötzlich Ludwig, mein Sohn, rumgeschrien, ich muss Kaka! Und ich so, wir können hier nicht Kaka gehen. Und dann kam eine Frau vorbei und hat gesagt, doch, im Lager hinten haben wir ein Klo, da können Sie mitkommen. Na ja, richtig. Du, da war ich auch schon mit Emily. Ja? Ja. Nee, schön. Mit Elvis, ja. Okay. Was wir nicht wussten, ist, dass Ludwig tatsächlich 15 Minuten am Klo brauchte. Mm. Und ich wirklich ganz unmotiviert in diesem Lager herumstand vor dem Klo. Und ständig kamen Verkäuferinnen vorbei und haben hier das Lager sortiert. Was machen Sie denn hier? Ja, der Blick war so. Ne? Und es roch auch 12 Minuten relativ übel. Nee, es kam ja dann erst die Minute 11 was oder so. Ach so. Oder Minute 14. Hm. Na egal. Genau. Und, aber dieser Schmiss unterm Auge, ne? Ja, den sehe ich, ja. Ja. Der kommt vom Ausgehen mit dir. Meine Damen und Herren, mit Rüdiger Rudolf ausgehen ist so knallhart. Ja. Das ist so knallhart. Innerhalb von wenigen Sekunden in der entsprechenden Bar sofort Zigarette im Gesicht. Zwar nicht von dir. Ach. Aber du, in der Bravo-Bar oder was? Ja, aber du ziehst vermutlich diese Aggression, diesen Neid. Ja, ja. Du weißt ja, als wir reingekommen sind, als diese Mädchen auf der Bar gesagt haben, jetzt kommen die schönen Jungs und wir müssen nach Hause. Jetzt glaub, kommen sie die süßen Jungs. Hübsch hat sie, glaube ich, gesagt. Ja. Na gut. Aber das zieht natürlich auch den Hass. Ich weiß nicht, ob sie das ernst gemeint hat. Aber ich würde es mir dann gerne doch so zusammenreimen. Weil es wäre ja blöd, wenn ich, warum soll ich so ein nettes Kompliment jetzt hinterfragen? Ja, das stimmt. Warum soll ich jetzt realistisch sein? Eben, ja. Warum soll ich jetzt, soll ich jetzt in den Spiegel schauen und mir denken, das kann sie nicht so gemeint haben? Ja. Aber wie gesagt, aber so erkläre ich mir auch dann den Schmiss einfach. Dieses Testosteron, diese Aggression. Jetzt kommen Rüdiger und Bernhard und erstmal eine Zigarette. Dem drücke ich erstmal eine Zigarette. Und kurz unters Auge. Ja. Gott sei Dank nicht ins Auge. Es hätte ins Auge gehen können. Ach, wir kommen nicht weiter mit dem Spiel. Dortmund fistet Augsburg wahrscheinlich, hast du gesagt, ne? Mit Sicherheit. Ja, man kann sagen, bei Augsburg der Europacup-Schwung von dem Sieg gegen Alkmaar, glaube ich, war es, der ist leicht dahin. Ja. Ja. Du bist übrigens immer freigestellt, auch Anmerkungen noch. Ja, du, ich bin so ein bisschen, ich habe sehr viel Spiegel gelesen, ich habe sehr viel... Du wartest auf die DFB-Affäre. Ich scharre mit den Füßen. Ich habe ein bisschen Fußball geguckt, aber nicht so viel. Ich muss... es zugeben. Okay, wir galoppieren weiter. Leverkusen-Stuttgart, 4-3. Das wiederum habe ich fast, also ich habe zumindest alle Tore gesehen. Ja, das finde ich toll, dass bei Leverkusen war eigentlich das Spiel gegen Rom war eigentlich nur ein Vorbereitungsspiel auf das Spiel. Mentales Training für Stuttgart, ja. Dass man den Rückstand noch aufholt. Zorniger ist... Aber Trainer hat auch gesagt, er hat immer gewusst, dass es passieren wird in diesem Spiel. Zorniger? Nein, der... das war ein Witz. Ja. Ja. Du darfst mit dem Ellbogen nicht so auf unseren Glastisch schauen, sonst gibt es eine Erschütterung. Ach so. Entschuldigung. Eine Audi. Eine seismografische. Genau. Der Zorniger, der muss jetzt viel Kritik einstecken, weil er quasi schon mal wirklich deutlich geführt hat in dem Spiel. Ich glaube 3-1, aber die Mannschaft nicht zurückbeordert hat, sondern weiter auf Generation Attack gesetzt hat. Ne? Ja. Und ich muss auch langsam sagen, der Zorniger erscheint mir schon von sturköpfig sympathisch, so Hüb Stevens-mäßig sturkopf sympathisch, so ein bisschen auf holzköpfig. Unsympathisch, langsam. Es dreht sich gerade ein bisschen bei mir. Das Schwäbische ist immer noch super, super krass. Das gefällt mir auch, dass er sich da nichts scheißt. Wobei ich glaube, dass wenn der und Robin Dutz sich unterhalten, man echt kein Wort mehr versteht. Vielleicht ist das grundlegende Problem. Ja, aber mit dem Spieler meinst du? Ja. Das kann sein. Die haben längst gesagt, Jungs, fahrt mal einen Gang zurück nach dem 3-1, aber keiner hat es verstanden. Was? Ich dachte, wir sollen weiter angreifen. Fasch mal zurück. Liebe schwäbische Zuhörer, wir können es natürlich nicht gut. Wir können es überhaupt nicht gut. Das 1-0 hat mir gut gefallen, weil Martin Hanik, der ungefähr seit 741.000 Minuten nicht mehr getroffen hat. Aber er war auch fast drüber gegangen. Der stand lange, lange einfach nur am Rand, hat sich dieses Pool-Billiard da angeschaut, nach dem Motto, kann bitte endlich mal jemand den Ball zu mir spielen? Ja. Ihr Idioten. So habe ich eigentlich eine komplette Kindheit Fußballspielen verbracht. Ja. Ich hing so, ich hatte noch nie von Abseits gehört, ich hing immer so vom anderen Tor rum. Und ab und zu wurde ich angeschossen und dann habe ich versucht, den reinzutreten. Habe ihn auch meistens drüber geschossen danach. Ja, genau. Leute wie dich nannte man bei uns? Oder Chancentod, nein. Nein, ja, das auch, klar. Das, aber erst in der Konsequenz. Aber das ist ja schon fast ein Fachterminus. Erst nennt man sie Torschleicher. Ich hab gesagt, der Rüdiger ist ja Torschleicher. Grütze, fix der. Im Counter-Strike heißt so einer Camper. Ja, das kenne ich, den Begriff. Ja. Ja, absolut super, die Counter-Strike-Referenz. Mhm. Bin ich immer wieder froh, weil ja, das bringt unseren Podcast auch so ein bisschen in digitale Zeit, wo wir doch so asynchron, asymmetrisch unterwegs sind. Pass auf, jetzt schnell weiter. Darmstadt-Wolfsburg. Ja, da hat jemand den Darmstadt-Code geknackt, wobei Darmstadt verliert, glaube ich, auch zu Hause eher als auswärts. Aber ist auch wurscht. Wolfsburg ist erst interessant morgen. Bayern, DFB-Pokal. Ja. Ach ja, das machen wir schon. Kommst du um? Ja, klar. Ja, genau. Gladbach, Schalke 3-1. Da muss man sagen, bessere Mannschaft hat einfach gewonnen. Ja. Ist so, ja. Schalke ist zwar Dritter, aber Gladbach ist die viel bessere Mannschaft. Oder? Ja. Und da hat einer den Tritt abgekriegt, den Lewandowski letzte Woche überlebt hat. Nee, das war, also ich finde, der an sich sympathische junge Herr Geis hat den, eigentlich glaube ich, den Fuß durchgetreten, oder? Ich weiß nicht, ich habe die Resultate von der Verletzung noch nicht gelesen, aber es sah aus. Also ich finde, der hat mehr nachgegeben als nur die Haut, sah das in der Zeitlupe aus, von Hahn. Ja, das Knie befand sich plötzlich relativ weit zur Seite getreten, glaube ich. Relativ asymmetrisch. Mhm. So, ja. Es war keine Linie mehr zwischen Oberschenkel und Fuß. Ich lese ja gerade, as we speak sozusagen, lese ich Power of the Dog von Don Winslow, diesen mexikanischen Kartellkrimi aus den 90ern oder so. Jetzt kam gerade der Nachfolger raus, aber ich lese zuerst das. Und das erinnert mich so ein bisschen an die Foltermethoden und so der mexikanischen Drogenkartelle. Irgendwie. Das hätte gut in so ein Verhör gepasst. So. Ja. Genau. Erstmal das Durchtreten und dann aber wieder schön Koks und Schmerzmittel geben, damit der Patient auch wach bleibt. Ah ja. Die IAA hat, glaube ich, auch... Die zu Folternden schlafen immer vor Schmerzen ein. Ah ja. Das ist blöd, weil dann kannst du nicht weiter foltern. Ich habe auch schon von Frauen gehört, die zwischen den Venen eingeschlafen sind. Ja. Ja. Ist vielleicht sowas Ähnliches. Du hast eine ähnliche... Ich habe meiner Frau während der Geburt gegen das Knie getreten. Nein, das habe ich nicht gemacht. So, was haben wir? Hannover, Frankfurt. Letzte Woche haben wir doch noch festgestellt, Armin Fee hat was verstanden. Ja, Ebola. Ja. Das war auch einer der wenigen Tipps, die ich richtig hatte beim Brennercast-Pass. Ja, ich auch, diesmal. Ich habe seine Aussage von letzter Woche so vertraut. Siehst du, ich mir auch. Ich wusste einfach, der Mann hat sich Gedanken gemacht über das lange Wochenende. Ich musste mir gar keine Gedanken machen. Ich habe das gesehen und wusste Bescheid. Ja. Nächste Woche spielt Stendera aber gut. Stendera habe ich auch in FIFA 16 für Bayern gekauft. FIFA 16. Aber setzt ihn selten ein, weil Mario Götze nie verletzt ist. Ja. Der Idiot. Der muss immer verletzen. Für FIFA 16 gibt es jetzt übrigens das Add-on Ethikkommission. Ja, das ist so eine Mischung aus Fußballmanager und GTA. Ja, genau. Nicht mehr FIFA Ultimate Team, sondern FIFA Ultimate Ethikkommission. Ultimate Embezzlement, ja. Da kannst du ja die FIFA-Offiziellen zusammen kaufen. Ja. Aber erst, wenn du so oft beschissen hast, dass du so Coins hast. Ne? Du musst, online geht ja alles mit Coins, Alter. Ach so. Coins. Kennst du Coins? Bitcoins. Bitcoins. Bitcoin. Wusstest du, dass man in diesem Lokal, wo wir mal so dieses Kimchi-Sandwich gegessen haben, da bei uns am Eck, dass man da mit Bitcoins bezahlen kann? Die dieses große Flughafenschild haben? Ja. Friedel Rauch. Achso, Arsch und Friedrich, dachte ich. Was? Nein. Nee, das ist ein gutes Lokal. Sag mal, wie heißt? Friedel Rausch? Rauch? Friedel Rausch? Rauch? Ja, Ecke, Tor. Torecke, Borsig. Ja, super Lokal. Wirklich super Lokal. Und da kommen Bitcoins mit. Bitcoins. Und die fahren immer mit dem Metro mit so einem schönen alten 7er BMW. Na, das spricht doch. Das spricht sehr für sie. Und man kann mit Bitcoins bezahlen. Ach was. Ach was. Ich hatte nie welche dabei. So, was haben wir jetzt? Jetzt geht's quasi, jetzt geht's los. Rüdiger, jetzt geht's los, jetzt kommen wir zur FIFA. Jetzt weit aus dem Fenster gelehnt. Jetzt berichte mal. Sitze hier in der Pressekonferenz und weiß nicht, was ich sagen soll. Berichte mal über den Spiegelartikel. Den Spiegelartikel. Du hast ihn gelesen. Ich habe ihn gelesen. 20er packt aus. Ja, er packt aus und sagt, Niersbach lügt. Ja. Ist ja schon eine steile Ansage. Gut, das wusste ich jetzt aber auch ohne den Artikel. Ja, das stimmt. Das, 14 Seiten. Kennst du ein unmoralisches Gewässer mit 9 Buchstaben? Niersbach. Ja, ich sammle schon schwache Wätze. Ja. Auch nicht so richtig gut. Na, no, der ist schon. Also jetzt ist er vielleicht noch nicht so gut, aber. Weißt du, ich glaube, dass wir uns mit dem Brennerpass heute beeilen sollten. Aus einem einfachen Grund, es könnte passieren, dass ich heute Vormittag. Wann wird Beckenbauer was sagen? Das, finde ich, ist die Frage, die über allem steht. Ja. Eigentlich, es ist, er bleibt die Lichtgestalt, ja. Ich finde, jetzt, der Einzige, der jetzt da noch Licht ins Dunkel bringen kann, ist die Lichtgestalt. Ist der Kaiser, ja. Ich muss sagen, dass der Theo-20er, der mir ja per se immer schon fürchterlich unsympathisch ist. Das geht dem Niersbach nicht anders. Ich fand es erstaunlich, in den Medien geht man schon so davon aus, dass natürlich da auch eine Vendetta dahinter steckt, dass man es teilweise schon gar nicht mehr erwähnt. Marcel Reif nennt es eine Beziehungskiste. Ja, und da wird es hässlich, hat er gesagt. Da wird es unappetitlich, hat er gesagt. Unappetitlich. Was noch besser ist, ja. Aber wie gesagt, man geht schon selbstredend davon aus, dass der Theo-20er sich da ein bisschen rechnen muss für seine Aus-dem-Amt-Ekelung. Nee, Holger Fach hat es ja auch gesagt. Es ist völlig klar, es wird gemauschelt. Er glaubt, dass überall gemauschelt wird, außer beim Tischtennis, hat er, glaube ich, gesagt. Bei allem Respekt. Was vielleicht stimmt, die Frage ist, ob wir das so haben wollen. Und? Ja. Sie haben gemauschelt und vielleicht haben sie sogar ganz gut gemauschelt, weil ehrlich gesagt, ohne mich da zu sehr auszukennen, 6,7 Millionen Schweizer Franken, finde ich, um eine WM zu kriegen. Für vier Asiaten, ne? Für vier Asiaten. Deshalb gehe ich auch immer beim Asiaten essen. Ja. Es ist einfach günstiger und ja, man kriegt Qualität. Also für 6,7 Millionen eine WM ins Land zu holen, ist doch ein Schnäppchen. Ich finde auch. Dafür kriegst du ja keine 30 Quadratmeter Wohnung mehr hier um die Ecke. Also pass auf, meine moralisch vielleicht sicher angreifbare Position dazu ist folgende. Damals hatte man gesagt, man will diese WM, let's do it the FIFA way. Ja, let's, genau. Let's make it. Wenn wir es nicht machen, machen es die anderen. Let's do it the bladder way. Ja. The sad bladder way. Und den aber noch so ein bisschen, aber den aber light, ne, bescheißen light war das ein bisschen so. Ja. Ne? Und dann hat man es halt gemacht. Ich persönlich könnte, wie Holger Fach auch gesagt hat, ich könnte auf jede WM und jede Olympiade verzichten. Mir ist alles scheißegal. Ich gucke es eh im Fernsehen an. Mir ist alles also egal, wo sie ist, ne? Egal, ja. Ich brauche Belgien, kein auch. Sommermärchen und keine Leute mit Fahnen auf den, nein, auf den Wangen. Ja. Mir alles scheißegal. Also wie gesagt, ich persönlich wäre moralisch integer, aber aus Sicht des OKs finde ich es jetzt nicht was legitim, aber mir ist es egal. Mir persönlich ist es scheißegal. Aber man ist natürlich auch klar, wenn jetzt das große Reinemachen ist, dass man dann dafür gerade stehen muss und nicht so rum. Es wird dann schon sehr rumgeeiert von Wolfgang Niersbach. Ja. Hätte da sich auch diese Pressekonferenz sparen können und einfach noch ein bisschen Häme darüber ertragen, dass er nichts sagt. Jetzt hat er was gesagt und hat noch viel mehr Häme passiert. Ja. Naja, und jetzt ist es so in einem Klima auch so, erst VW, jetzt der DFB. Woran, Bernie, soll ich denn noch glauben? An unseren Podcast. Das stimmt. Ich glaube, dass du mich auch betrügst. Ja? Achso, übrigens, apropos betrügen, wir haben, werden demnächst Gäste oh ja, haben. Ja, das stimmt. Gäste, ja. Wir haben in zwei Wochen haben wir den fantastischen Kabarettisten, sag selbst. Passun Azant. Ja. Er ist Comedian. Comedian. Sagt man nicht Kabarettist? Nein. Ich sage so gerne Kabarettist. Okay. Das musst du mit ihm klären. Der war so real. Der ist total real. Ja. Der ist groß und stark und er ist FC Bayern-Mitglied, ne? Er ist groß, stark, FC Bayern-Mitglied und ein bisschen assi, finde ich auch. Also positiv assi. Ja. Also macht ein bisschen sowas, bringt noch mehr Realness rein. Aber er ist auch sehr herzlich. Ja, herzlich. Ja, assi und herzlich widerspricht sich ja nicht im geringsten. Das wird unser Gast sein. Ich muss auch sagen, ich finde, dass diese ganze Blatter-Affäre geht jetzt total unter, wo viel schlimmere Dinge verbrochen wurden. Ja. Ist ja viel mafiöser als dieser kleine Asia-Snack, den wir uns da gegönnt haben für Sommermärchen. Ich vermute so ein bisschen fast, Achtung, Conspiracy, Ablenkmanöver, so ja. 20er im Auftrag von Sepp Blatter, schießt mal so ein bisschen, weil die sind Kumpels, genau. Schießt mal ein bisschen hier den DFB kaputt, weil der DFB ist ja einer der größten Widerredner von Blatter gewesen in den letzten Jahren. Und so löst sich das Problem. Naja, lösen. Lösen nicht, aber wird die Aufmerksamkeit. Nein, man nimmt Leute mit in Abgrund. Das ist ja sehr wichtig. Wenn man gehen muss, dann möchte man ja nicht alleine gehen. Ja, das ja. Ja. Genau. Du haust immer noch Dollar auf den Tisch. Oh, es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich bin so aufgeregt. Ja. genau. Willst du noch was zum DIFB-Skandal? Zum DIFB. Die DIFB ist gut. Und ich finde gut, so als letzte Waffe, so was kann man machen, um alle Skandale aufzudecken, die FIFA-Ethikkommission. Das ist FIFA-Ethikkommission, das kommt mir so vor wie, was ich was, die freiwillige moralische Selbstkontrolle der Cosa Nostra. Oder was ich was, das ist die ISIS-Porno-Filmfestival-Jury. Das ist das. Was, wer soll das sein? Die FIFA-Ethikkommission. Ja, das ist die, die zum Beispiel den Bericht über die Ethik in der FIFA nicht veröffentlicht haben. Ja. Im letzten Jahr. Ja. So, man muss doch sagen, das Ganze passiert doch nur gerade. Weil die Ergebnisse zu unethisch waren, wohl angeblich. Tja. Ja. Also, geht mir voll auf den Keks. Ich sag's ihm, wie es ist. Es ist mir scheißegal. Dann habe ich Jurassic World gesehen. Ach. Ja, der angeblich so witzig sein soll. Und? Und ich habe auch meine Frau gefragt, ob da was Schlimmes passiert, weil dann würde ich Ludwig mal mitgucken lassen, die ersten 20 Minuten. Und sie gesagt, nee, ist völlig okay, kein Problem. Und da muss ich sagen, hat dieser T-Rex-Raptor-Hybride, was ein leichter Spoiler war, tatsächlich ständig nur mit düsterer Musik den ganzen Film nur Männer zerfleischt und aufgefressen. Was auch irgendwie sexistisch ist. Auf eine gewisse Art und Weise, ja. Ich habe Ludwig aber sofort ins Bett geschickt. Aber Folgealbträume, die zwei Tage danach konnten nicht vermieden werden, leider. Mhm. Tut mir leid, meine Frau ist schuld. Zeitumstellung. Wer stellt die Uhren um? Alles schön und gut, aber wer stellt mein Baby um? Tja. Pegida, ja, wir haben gar nichts über Pegida gesagt. Ich weiß nicht, ob man. Puh. Ist schwierig, ob man Pegida mit Nichtachtung strafen kann. Aber ja. In dem Podcast, den eh keiner hört, ob da Nichtachtung wirklich. Eigentlich, so eine wenn wir schon dabei. Ich, ach. Könnten wir auch einfach Fuck you Pegida sagen, einfach so. Ja. Nee, aber wir waren ja, und ich sage das nicht, weil wir uns als so gut Menschen inszenieren wollen, sondern einfach nur, damit Leute uns gleich tun, wir waren ja in dem Lageso und haben da diverse Sachen, Einkäufe, Klamotten und sonst immer so hingebracht und haben festgestellt, dass es da gerade, Lageso ist dieses, da wo die Flüchtlinge... Landesamt für Gesundheit und Soziales. Genau, in Moabit, wo die Flüchtlinge sich erst anmelden quasi, bevor sie ihre weiteren Behördengänge ja, erledigen. Und ja, wir haben einen blöden Witz gemacht. Ne? Wir haben gesagt, ich dachte nämlich die ganze Zeit, ich hätte so eine Curb Your Enthusiasm DVD-Box im Kofferraum und das ist ja wirklich ganz ein schrecklicher Witz. Aber auf jeden Fall, ich glaube, es versteht keiner. Ja, wir haben da festgestellt, dass da irgendwie ganz wenig so Kosmetikartikel, Windeln, da gibt es so eine Bedarfsliste. Hygieneartikel, ja. Ja, Hygiene und Kosmetik und Baby. Also Kosmetik klingt irreführend, Hygieneartikel, ja. Muss man sagen, ne? Vor allem Babysachen. Babysachen und ich glaube auch gerade so, auf alle glaube ich, also Deo-Stifte hätten viele gerne, gerade auch Männer. Ja, aber tatsächlich auch so banale Sachen wie Zahnbürsten und so, ne? Absolut. Und da kann man bei moabit-hilft.de, glaube ich, kann man in der Bedarfsliste nachschauen und man muss gar nicht selber hinfahren, wenn man weiter weg wohnt oder so. Man kann auch Leuten spenden, die sowas erledigen für einen. Oder man spendet direkt da Geld oder man fährt hin. Also auf jeden Fall nicht immer nur die alten Klamotten aussortieren, die man sowieso nicht mehr braucht, sondern mal auf die Bedarfsliste gucken und dann konkret helfen. Nur so ein kleiner Tipp von uns Gutmenschen am Rande. Was malst du da? Nichts. Nichts? Da steht, Effenberg gewinnt erneut. Ja, genau. Damit ist aber alles gesagt. Damit ist alles gesagt. Ja. Bochum verliert. Da wollte ich zum Bochum-Monolog ansetzen und ein bisschen... Bochum. Aber dafür ist keine Zeit mehr. Bochum ein andermal. War's eigentlich für heute. Ich möchte dir jetzt quasi noch... Was hast du denn da? Better Call Saul, das Coffee Table Book zu der Figur des Saul Goodman aus Breaking Bad. Sehr gut. Schenke ich dir. Das schenkst du mir? Ja, das habe ich übersetzt. Oder freue ich mich? Und das legst du aufs Klo, liest du bei jedem... Ja, eben war es auf der Kaffeetisch, jetzt soll ich es aufs Klo legen. Bei mir im Urnengang liest du ein Kapitel. Ich lese nie auf dem Klo. Nein? Nein. Gut, dann liest du beim... Dann liest du beim... Guck, du gehst ja auch noch deinen Frühstücksbrei von deinem Amaranth mit. Dann liest du jetzt gleich beim Amaranth ein bisschen Better Call Saul. Ich gehe reicher zurück, als ich gekommen bin. Und damit verabschiede ich dich und mich und uns alle und sage bis zum nächsten Mal beim Brennercast. Bye, bye. Bye, bye. Das war Brennercast, der Bundesliga-Podcast.